Kundgabe 2309. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.04.1942. Gottes Schutz. Rechtes Denken. Wahrheit oder Irrtum. Die Gedankentätigkeit einer sich zur Liebe formenden Seele ist dem göttlichen Schutz unterstellt. Und so der Mensch gut sein will, wird er stets willig die rechten Gedanken aufgreifen, so sie vom Herzen emporsteigen und im Gehirn des Menschen festgehalten zu werden begehren. Der Wille des nach der Liebe strebenden Menschen bejaht die guten Gedanken und lehnt die schlechten Gedanken ab. Und diesen Willen stärkt Gott, weil er das Streben des Menschen erkennt und alles ihm sich zuwenden Wollende ergreift, also dem Menschen entgegenkommt, der ihn zum Ziel hat. Es kann der gute Mensch nicht falsch denken, so wie sein Gedankengut im eigenen Herzen geboren ist. Das heißt, alles, was ihm unklar ist und Fragen in ihm auslöst, wird wahrheitsgemäße Gedanken in ihm zum Erwachen bringen und also eigengewonnenes Gedankengut genannt werden können. Sind aber Belehrungen menschlicherseits vorangegangen, die von der Wahrheit abweichen, so gibt sich die Seele nicht rückhaltlos der ewigen Wahrheit hin, die da ist, Gott selbst. Sie begehrt nicht Aufklärung, sondern wähnt sich aufgeklärt. Es sind die Gedanken nicht im Herzen geboren, sondern hineingepflanzt worden. Der Wille des Menschen kann sich nicht frei machen davon, und die Liebe des Menschen wendet sich nicht ausschließlich der ewigen Gottheit zu, sondern sie gehört auch dem, was Menschenweisheit entstehen ließ. Es ist also der Mensch noch nicht von irdischer Liebe frei. Doch es muss der Mensch alles hinzugeben bereit sein, was er besitzt, will er die ewige Wahrheit in Empfang nehmen. Diese aber entschädigt ihn für alles, was er hingibt. Die Gedankentätigkeit ist ihm freigestellt, wird also nicht zwangsweise in einer bestimmten Richtung gelenkt, solange der Mensch selbst tätig sein will. Erst wenn er auch sein Denken der Leitung Gottes übergibt, wenn er dessen Schutz und Segen erbittet und jegliches Gedankengut, das ihm zugeht, seiner Obhut und Gnade empfiehlt, wird dessen Denken von Gott gelenkt und sich unweigerlich in der Wahrheit bewegen. Und es braucht der Mensch nicht zu befürchten, etwas Gottgefälliges hingeben zu müssen. Denn so wie er sich schon in der Wahrheit befindet, geht ihm diese als Gedankengut wieder zu. Nur weigert sich das Herz, das zum Gehirn emporsteigen zu lassen, was nicht der göttlichen Wahrheit entspricht. Das heißt, rein willensmäßig lehnt der Mensch dann solche Gedanken ab, weil er sie nicht mehr voll und ganz bejahen kann. Und es trennt Gott die Wahrheit von dem Irrtum und gibt dem Menschen, der sich ihm vollgläubig überlässt, die Erkenntnis dessen, was Wahrheit und was Irrtum ist. Wer die Weisheit schöpfen will aus den Büchern der Welt, wird ewiglich nicht zur Weisheit gelangen. Wer aber in inniger Liebe zu Gott diesen um die Wahrheit angeht, dessen Weisheit wird alles übertreffen, was verstandesmäßig gewonnen wurde. Und es ist somit ein Merkmal gesetzt, wenn sich der Mensch in der Wahrheit bewegt. Immer aber wird die gleiche Wahrheit denen geboten, die Gott als die ewige Wahrheit bitten, um die rechte Erkenntnis. Amen.